Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Wie wäre es jetzt mit einer Zigarre? Cognac? Nein, danke, mein Lieber, wirklich nicht. Das Essen war schon mehr als genug. Eine Küche hat euer Club. Kompliment. Den besten Küchenchef in ganz London. Willst du nicht Mitglied werden? Oh, um Gottes Willen, ich wickle 3/4 meiner Geschäfte in meinem Club ab, denke an meine Linie. Aber du machst nicht so spannend, du willst mir doch was zeigen. Ja, das glaubt man nicht. So was hast du noch nicht erlebt, das musst du unbedingt sehen. Na ja, nun schließ den Tresor schon auf. Nur mit Ruhe. So, nun bleibe Herr deiner Sinne. Meine Güte. Ja, da fehlen einem die Worte, was? Oh. Blau-weißer Afrikaner, lupenrein. Heute zurück aus Amsterdam. Geht gleich weiter an einen Herrn im Mittleren Osten, der nicht genannt sein möchte. Diese Größe geradezu ein Taubenei. Ja. Aber dass du den im Büro aufbewahrst, hier in deinem Geschäft. Oh, ist ja nur diese eine Nacht. Morgen fliegt er nach Saudi-Arabien. Ja, aber trotzdem, verdammt riskante Sache. Das weiß ja keiner davon. Und außerdem, mein Lieber, als Diamantenhändler lernt man mit dem Risiko leben. Meine Güte, ist das ein Ding. Endo, keine Bewegung. Endo, na los, warte mal. Stein her. Der Teufel will ich nur. Wer bist du mit Ihren Fingern? Sie mieser Ganove. Gehen Sie zurück, keine Bewegung, habe ich gesagt. Gebe Ihnen den Stein. Ich warne Sie zum letzten Mal. Verdammt. Mein Gott, der hat ihn umgebracht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, entschuldige bitte. Caroline, es ist Samstag. Kein Mensch arbeitet heute Abend. Ja, ich ja. Das ist doch lachhaft. Was ist denn so dringend? Eine Hausarbeit für Dr. Boswell. Das kannst du doch morgen machen. Ja, sicher, morgen auch. Unfassbar, meine Freundin und eine Streberin. Und mein Freund sumpft nur. Klar, dazu studieren wir doch, um uns mit klugen Köpfchen angeregt zu unterhalten. Kluge Köpfchen, die nichts weiter im Sinn haben, als sich im, naja, wo auch immer volllaufen zu lassen. Und vom 10. Bier an nur noch lallen. Also gut, wie du willst. Gehen wir ins Kino. Ich muss arbeiten, Richard, ich muss. Ach, sag nichts mehr, es stimmt mir an mir. Ich verstehe dich wirklich nicht. Warum bist du so drauf versessen, immer nur zu lernen, um mit möglichst gutem Prädikat abzuschließen? Als ob es bei dir darauf ankäme. Dein Alter hat's doch dicke. Du hast es doch gar nicht nötig, dich in den Konkurrenzkampf zu stürzen. Wer winkt nur so armen Hunden wie mir? Ja, umso mehr Grund für dich, etwas mehr zu arbeiten. Und was du da unterstellst, finde ich auch nicht so toll. Dass dein Abschluss für dich nicht so wichtig ist. Aber so ist es doch. Etwa nicht? Ich denke nicht daran, meinem Vater nach dem Studium noch auf der Tasche zu liegen. Ich will eine Anstellung und ich will mich hocharbeiten. Meinst du, wenn du aus eigener Kraft Karriere machst, respektieren dich die Leute mehr? Bloß weil dein Alter nicht seine Finger im Spiel hat. Dass ich nicht lache. Deine Eltern sparen sich dein Studium vom Munde ab und das kümmert dich überhaupt nicht. Du tust nichts. Einfach nichts. Die wollen, dass ich mit einem schönen Titel abschließe. Einem handlichen Griff am Namen. Und den werde ich Ihnen schon bringen. Im Augenblick steht es noch nicht mal fest, ob Sie dich fürs nächste Semester behalten. Ach was, das war nur ein Schreckschuss vom alten Boswell. Damit du beruhigt bist, morgen arbeite ich. Von wegen. Heute Nacht kommst du blau aus der Kneipe, morgen schläfst du bis Mittag. Und dann gehst du zurück in die Kneipe, um deinen Brummschädel loszuwerden. Das ist alles so mies und schmutzig, Mensch, Richard. Mensch, sieh dich doch um. Was ist denn so schmutzig an diesem schönen Aprilnachmittag? Hier im Grünen am Flussufer. Bei diesem fantastischen Moselwein. Und im Hinterkopf den Gedanken, dass man eigentlich arbeiten müsste. Oh Gott, die alte Platte. Du tötest einem den Nerv. Das werde ich schleunigst abstellen. Ich fahre zurück ins College. Hey, wir sind doch gerade erst angekommen. Mit schlechtem Gewissen hier rumzuliegen, das bringt doch nichts. Ich habe keine Freude dran. Lieber bringe ich die Arbeit hinter mich. Los, komm, gib mir den Radschlüssel. Schon gut, ich komme mit. Richard, guck mal. Ach, so ein Mist. Hast du Flugzeug dabei? Nee, ich hab nicht mal eine Pumpe. Nicht so weit weg vom College. Da läuft man Stunden. Nimm du mein Rad, ich komme mit deinem hinterhergeschoben. Dann fahre ich auch nicht. Komm, wir laufen zusammen. Sei doch nicht blöd, du fährst vor, damit du an deine Arbeit kommst. Vielleicht klappt es dann morgen, dass wir was unternehmen können. Moment, Moment. Moment, komm schon. Mensch, sei doch nicht so ungeduldig. Ach, du bist. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Gesicht wie ein nasser Lappen. Mir immer wieder unbegreiflich, was Carrie an dir findet, ehrlich. Als ob sie ein Bußgelübde getan hätte, zur Strafe für irgendwelche Sünden ihr Leben im Abschaum zu weiden. Je hässlicher, je besser. Musst du gerade sagen, mit deinen Stampfern. Geschenkt, das Vorgestell ist verbaut, aber obenrum, da ist alles dran, kann dir Dankschreiben zeigen. Wo ist sie? Wer sie? Caroline. Ob die sich nie fragt, wie du in 10 Jahren aussehen wirst? Aufgedrucktes Verfallsdatum übermorgen. Caroline, die ist nicht hier. Das auch noch, den Kavalier spielen, um den Ruf der Dame zu retten. Hey, Carrie, komm unterm Bett wieder vor. Wenn wir dich gleich zum Arzt bringen, hast du eine Überlebenschance von 50%. Wenn ich dir doch sage, sie ist nicht hier. Wo ist sie dann? Das weiß ich. Ich habe sie seit gestern Nachmittag nicht gesehen. Auweia, stehe ich im Porzellanladen. Egal, Richard, schwamm drüber. Vergiss, dass ich hier war. Worum geht's denn? Ihr Vater hat angerufen, wäre sehr wichtig, sagt er, will in einer halben Stunde nochmal zurückrufen. Mir hat sie gesagt, sie bleibt zu Hause und arbeitet. Ist nicht. Wenn du es genau wissen willst, in ihrem Bett hat sie nicht geschlafen. Also wo könnte sie stecken? Keine Ahnung. Also falls du sie siehst, sag's ihr. Alles klar. Sag mal, wieso trägst du einen Jockeyslip über einen Schlafanzug? Abschreckung. Du ahnst nicht, wie viele Damen mich laufen vergewaltigen wollen. Dann lieber verhungern, oh Gott. Richard! Hey, Richard! Hallo, John. Setz dich her. Alice? Okay, danke. Ich soll dir was ausrichten. Von Caroline? Nee, von Boswell. Er will dich sprechen. Weiß, morgen ist sein Testat fällig. Nicht morgen, jetzt gleich. Jetzt? Heute? Sonntag? Tut mir leid, das hat er gesagt. Das ist ja wohl das Letzte. Wenn ich Briefträger wäre und mein Amtsvorsteher käme mir mit so einer Zumutung, dann wäre morgen die ganze britische Post durch Streik lahmgelegt. Na gut. Also bitte. Hey, hey, hey, und mein Helles? Das hast du von deinem Übereifer. Hättest du mal mit dem Schock gewartet, bis das Glas auf dem Tisch stand. Bis dann. Richard, tut mir wirklich leid, dass ich Sie am Sonntag stören muss. Tja, ich bin gerade an einem sehr schwierigen Punkt meiner Hausarbeit. Jetzt bin ich aus dem Zusammenhang rausgerissen. Oh, wie schade. Ich kann nur hoffen, die von Ihnen errungene Position im geistigen Leben unserer Alma Mater wird nicht allzu sehr leiden, wenn Sie mir eine halbe Stunde opfern. Der Vater von Caroline Slade hat bei mir angerufen. Aha. Das kommt Ihnen anscheinend nicht überraschend. Er hat es schon in Ihrer Wohnung versucht, aber nur Tina Buis erreicht. Hat wohl irgendetwas mit seiner Tochter zu besprechen, familiäre Probleme oder so. Er hat nichts davon gesagt, dass sie zurückrufen soll. Er wollte nur wissen, ob sie in Sicherheit ist. In Sicherheit? Was soll das heißen? Tja, das ist das Problem. Wissen Sie zufällig, wo sie sich aufhält? Nein. Gestern Nachmittag waren wir zusammen am Fluss. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie hat letzte Nacht nicht in ihrem Zimmer geschlafen. In meinem auch nicht. Oh. Vielleicht hat sie bei irgendeiner Freundin übernachtet. Sie kennt eine ganze Reihe Studentinnen aus anderen Colleges, die zum Teil eigene Wohnungen haben. Eine Nacht, was ist das schon? Ganz recht. Ich fand es ja auch etwas verfrüht, schon jetzt davon auszugehen, es könnte ihr etwas zugestoßen sein. Mr. Slade will um 6 wieder anrufen. Sollten Sie sie vorher sehen, sagen Sie ihr bitte, sie möchte sich mit mir in Verbindung setzen. Wenn ich sie sehe, werde ich sie ausrichten. Tja, dann können Sie wieder an Ihre Arbeit gehen. Danke, Dr. Boswell. Dann hab dich nicht so, mach schon. Mensch, halt die Schnauze, so einfach ist das nicht. Es ist tief hier. Ach was, da wächst doch überall Schilf. Ganz kurze Halme. Ach ja, du Blödmann, und lang unter Wasser. Meine Mutter bringt mich um, wenn ich mir das neue T-Shirt versaue. Du bist doch gleich dran. Beug dich vor, dann kannst du den Strick dranbinden. Ja, das sagst du so leicht, dann mach's doch selber. Damit ich mir wieder einen Heuschnupfen hole. Ich bin doch allergisch. Ach, immer wenn's schwierig wird, bist du allergisch. So, das müsste reichen. Ist der Knoten fest? Also gut, wie es ging. Jetzt zieh mich erstmal wieder zurück, dann holen wir es raus. Mensch, wie weit müssen wir denn noch an dem Fluss hier lang? Ja, mein ich, Knabe. So, hier war's. Ach so. Hat das was mit Caroline zu tun? Über 24 Stunden jetzt und keiner hat sie gesehen. Mensch, morgen wird sie bestimmt schon wieder auftauchen. Glaube ich sicher. Normalerweise würde ich das auch sagen, aber jetzt, wo ihr Alter schon bei Boswell anruft. Guck dir das an, wie mein Hemd aussieht, Mensch. Die bringt mich um. Bestimmt nicht. Dann kommst du nämlich ins Gefängnis. Verdrechen wird sie dich, aber dafür hast du das Rad. Tja, und das ist klasse, wenn ich das jetzt mal geputzt habe. Guck mal, Mensch, 10-Gang-Schaltung. Und Alufelgen. Und echte Rennreifen. Spitze, Mann. Hey, Jungs, wo habt ihr das her? Das ist meins. Ich hab's rausgeholt. Das habt ihr gefunden? Wo? Warum willst du denn das wissen? Egal, weswegen. Los jetzt. Wo lag das? Mensch, ja, das ist ja dein Rad. Ist es nicht. Das ist meins. Es hat da im Fluss gelegen, im Schilf. Ich hab's rausgeholt. Hier, seht mein Hemd an. Verdammt. Was meinst du? Ich hab dir doch gesagt, ihr Rad hatte den Platten. Auf diesem hier ist sie vorgefahren. Hier auf dem Treidelpfad im Fluss lang. Wenn das Rad im Fluss gelegen hat, wo ist jetzt Caroline? Können Sie das nochmal sagen? Im Klartext? Ich habe sie das letzte Mal gesehen, wie sie auf diesem Rad den Treidelpfad Richtung Stadt gefahren ist. Seitdem ist sie verschwunden. Und zwei kleine Jungs haben dieses Rad aus dem Fluss gezogen. Ist das nicht klar genug, Herr Wachtmeister? Was wollen Sie damit sagen? Sie kann überfallen worden sein. Am hellerlichten Nachmittag. Oder sie ist vom Weg abgekommen und in den Fluss gefahren. Sagen Sie mal, junger Mann, wir kennen uns doch, wie? Ja. Letzten Winter hatten wir Sie hier. Ah ja, und da ging's ja auch um ein Fahrrad. Damit hatte ich nichts zu tun. Ja, das behaupten Sie. Aber irgendwie war ja das Fahrrad mitten in der Nacht auf den Kirchturm gekommen und oben am Wetterhahn festgemacht worden. Ich hatte Ihnen doch gesagt... Ja, ja, was Sie mir nicht gesagt hatten, was ich Ihnen erst vorhalten musste, dass Sie bereits einmal aktenkundig geworden sind. Oh Gott, ja, ich war mal festgenommen. Landfriedensbruch, nicht wahr? Eine Demo vor der südafrikanischen Botschaft. Wieso saß diese Studentin auf diesem Herrenfahrrad? Ich sage Ihnen doch, ihrs hatte einen Reifenschaden. Und wo ist dieses Rad jetzt? Da, wo ich wohne. Das heißt im Gartenschuppen. Hm. Ich vermute, da hat sich einer wieder mal einen dummen Studentenulk leisten wollen und Caroline Slade hat es verhindert, dass ihr Rad im Fluss gelandet ist. Das ist doch vollkommen abwegig, Herr Wachtmeister. Sowas wäre doch idiotisch. Eben. Und wer in der Nacht mit dem Fahrrad auf der Schulter auf unseren Kirchturm klettert, muss doch ein Idiot sein, oder? Sie müssen doch was unternehmen. Ich werde den Fall dem Revierleiter vortragen. Der hat zu entscheiden. Und zwar morgen früh. Innerhalb der Dienststunden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Irreführung der Behörde Sie teuer zu stehen kommen kann. Mensch, versteh doch, ich mache mir Sorgen. Ja, aber wieso diese Hektik? Du telefonierst überall rum, Richard läuft zur Polizei, ihr Vater ruft bei dem Tutor an, nur weil sie mal 1-2 Tage aussteigt. Was soll's? Mensch, denk doch mal ein bisschen weiter. Warum macht man sich Sorgen? Nimm mal an, ich wäre ein paar Tage unsichtbar. Würde das irgendwen aufregen? So gefragt, nee. Genau, weil das echt meine Reaktion sein würde, wenn mich der Laden ankotzt. Aber bei Caroline eben nicht. Die ist vernünftig von einem Punkt abgesehen. Die ist ausgeglichen, die überlegt sich jeden Schritt zweimal. Die tut das einfach nicht. Ich werde mal weiter rum telefonieren, ob jemand sie gesehen hat. Wann sollten die Froschmänner kommen, Wachtmeister? Müssten eigentlich schon da sein, Sir. Wie beurteilen Sie den Wasserstand? Ziemlich niedrig für die Jahreszeit, Sir. Es hat die letzte Zeit kaum geregnet. Wo könnte eine Leiche am ehesten angetrieben werden? Schwer zu sagen, Sir. Je nach den Umständen. Ah, da kommt der Freund, Sir. Ein gewisser Richard Bell. Kommen Sie, junger Mann. Das ist Chefinspektor Bruce, Kriminalpolizei. Hallo. Tut mir leid, dass wir Sie so früh rausholen mussten. Aber wir brauchen Sie für ein paar Auskünfte. Wenn Caroline nachher auf einmal in der Vorlesung auftaucht, stehe ich schön dumm da. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nun, man lernt doch aus der Erfahrung, wie leicht man sich irren kann. Ist das hier die Stelle, wo die beiden Jungen ihr Rad gefunden haben? Ja, genau da. Schön. Und dann beschreiben Sie mal, was hatte sie an? Jeans, Turnschuhe und eine blaue Strickjacke. Hellblau. Was wollen Sie jetzt machen? Na, erst suchen wir mal das Flussbett ab. Und was wir dann machen, das kommt ganz drauf an. Worauf? Wenn wir hier nichts finden, müssen wir uns anderswo umsehen. Und wenn Sie hier etwas finden? Dann müssen wir uns noch jemanden umsehen, der sie nach Ihnen als Letzter gesehen hat. Und wenn sich da nichts findet, dann sitzen Sie in der Tinte, mein Junge. Tief. Nein, Mr. Slade. Ich bin nach wie vor sicher, die Sache wird sich ganz harmlos aufklären. Sehen Sie, ich habe doch ständig mit jungen Menschen zu tun. Die neigen heutzutage alle zu impulsiven, spontanen Handlungen. Ja, sicher, sicher, Herr Dr. Boswell. Das darf nur kein Anlass sein, die notwendigen Nachforschungen zu verzögern. Seien Sie versichert, von unserer Seite ist alles getan worden. Die Polizei ist eingeschaltet, die Nachforschungen laufen. Viel zu langsam. Das Flussbett wird abgesucht und die Polizei ist dabei, ihre Kommilitonen zu vernehmen. Mit wie vielen Beamten? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Tja, ich fürchte, Herr Dr. Boswell, die Vermisstmeldung eines jungen Mädchens, die Auffindung eines Fahrrads im Fluss, ist für die Polizei noch nicht Anlass genug, sich zu, intensiven Anstrengungen zu entschließen. Das sind schon ein, zwei Froschmänner, ein, zwei Verkehrspolizisten, die zwischendurch mal ein paar Fragen stellen. Wie Sie vorhin selbst sagten, dass junge Leute spurlos verschwinden, das passiert heute ja alle Tage. Das gilt für alle und jeden, aber nicht für meine Tochter. Nie würde sie etwa verreisen, ohne mir etwas davon zu sagen. Nein, das genügt mir nicht. Die Polizei arbeitet nur mit halber Kraft. Ich sehe mich daher gezwungen, jedenfalls meine ganze Kraft einzusetzen. Daher auch mein Wunsch nach einem Gespräch mit diesem Richard Bell. Er müsste gleich da sein. Allerdings, Mr. Slade, als Student dieses College, hat der junge Mann ein Anrecht auf meinen Schutz. Ihren Schutz? Was soll das heißen? Meinen Sie etwa, ich will ihm was tun? Ich hoffe nicht. Ich will mich mit ihm unterhalten, weiter nichts. Ja, herein. Kommen Sie, Richard. Das ist Mr. Slade, Carolines Vater. Hallo. Tja, ich erledige inzwischen ein paar Briefe im Vorzimmer. Rufen Sie mich, wenn Sie etwas brauchen. Wissen Sie, was ich beruflich mache? Da hat Caroline nie etwas drüber gesagt. Ich kaufe Sachen und verkaufe sie. Auf Vertrauensbasis. Ich sehe mir den Mann an und muss entscheiden, ob ich ihm vertrauen kann. Ich höre ihm zu und muss wissen, ob er lügt. Wenn ich mich verschätze, ist es mein Verlust. Aber Sie verschätzen sich nicht, Mr. Slade. Und sind daher stinkend reich. Richtig. Nur, dass Geld bekanntlich nicht stinkt. Caroline hat mir von Ihnen erzählt. Nichts davon war nach meinem Geschmack. Gut, wenn Sie informiert sind. Ungepflegt, ohne Ehrgeiz, alkoholabhängig. Was hat sich das Mädchen davon nur versprochen? Ich gehe, lassen Sie sich begraben. Haben Sie mit ihr geschlafen? Das geht Sie gar nichts an. Das heißt nein, wenn ich nicht irre. Wenn ja, hätten Sie es mir mit Genuss unter die Nase gerieben. Es heißt nein, Tatsache. Sind Sie schwul? Pech gehabt. Bin auf eine geflogen, die Wert darauf legt, Jungfrau zu bleiben. Montags stehen Sie in der Zeitung, diese Meldungen über ermordete Mädchen. Auf dem Nachhauseweg, spät aus der Disco, von einer Party, vom Besuch bei der Großmutter, vom Bibelkreis, anscheinend egal woher. Sie werden umgebracht. Und warum? Weil Sie zu irgendeinem Strolch Nein gesagt haben. Ja. Und vermutlich hat dieser Strolch dann so ausgesehen wie ich. Nicht? In solchen Klamotten, mit diesem Haarschnitt. Unvorstellbar, dass er einen Anzug anhatte wie Ihren da. Undenkbar, wie? Für einen, der sich so wenig Gedanken macht. Gehen Sie nicht zu weit, junger Mann. Wir haben draußen am Fluss eine Flasche Wein getrunken. Dann ist sie auf meinem Rad über den Treidelpfad zurück in die Stadt gefahren. Ich bin zu Fuß hinterhergegangen, weil ich ihr Rad schieben musste. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann natürlich auch eine Art Juck sein. Proteststreik oder was immer heute an Unfug modern ist. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, das wissen Sie selber. Wieso das? Weil sie dazu mitmachen müsste. Und das würde sie nie bei sowas. Das stimmt. Also, was ist nun, Mr. Slade? Bleibt es bei Ihren Vorurteilen und bin ich nach wie vor verdächtig? Ich weiß nicht. Aber, Mr. Slade, Sie müssen doch wissen, ob ein Mann lügt. Das ist doch Ihre Spezialität. Bin ich ein Lügner? Sie sind ein arroganter Schnösel. Und jetzt wahrhaftig noch weniger nach meinem Geschmack als vorher vom Hörensagen. Aber nein, Ein Lügner sind Sie wohl nicht. Eine letzte Frage. Haben Sie an dem Nachmittag irgendwen anders dort im Fluss gesehen, wen auch immer? Nein, meines Wissens nicht. Ich glaube nicht. Haben Sie was gefunden? Nein, Sir, nichts. Hat es noch Zweck, weiterzumachen? Am ehesten weiter unten, im Kolb vor der Schleuse. Da bleiben Sie manchmal hängen. Gut, ziehen Sie Ihre Männer ab. Ich besorge beim Schleusenwärter ein Boot und Bootshaken. Muss das denn unbedingt sein? Wenn Ihr Vater doch sagt, dass er dir glaubt. Das sagt er, aber Sagen und Denken sind bei den zwei Paar Schuh. Und wozu latschen wir jetzt hier querfeldein? Das ist die Strecke, die ich am Samstagnachmittag gegangen bin und Carolines Rad geschoben habe. Aha, du willst ja also selbst auf die Spur kommen, ne? Ich hoffe, ich erinnere mich dabei an jede Einzelheit. Der Vater glaubt mir vielleicht, aber dieser Kripo-Inspektor nicht. Früher oder später wird er mir was anhängen, wenn ich nicht für jeden Augenblick ein Alibi habe. Es würde schon helfen, wenn irgendjemand mich hier hätte langkommen sehen, statt drüben auf dem Treidelpfad am Ufer. Hast du denn jemanden gesehen? Unterwegs? Kann mich nicht erinnern. Mensch, dann wäre ich doch jetzt nicht hier. Nee, mir fällt und fällt nichts ein. Ja, Mensch, hier führen doch manche Leute ihre Hunde spazieren. Ich kann mich an nichts erinnern. Keinen Hund, keine Katze, keine Kinder, kein Liebespaar oder... Was ist? Moment, da war was. Ich war ungefähr hier und da. Ja? Da saß jemand, da drüben zwischen den Bäumen. Wer? Hast du ihn erkannt? Ich sehe ihn deutlich vor mir. Ach, Schande. Stimmt das nicht? Er hat mich nicht gesehen, der saß die ganze Zeit mit dem Rücken zu mir. Ah, trotzdem könnte er dich gesehen haben. Im Weitergehen. Ich brauche einen zuverlässigen Zeugen. Von hinten gesehen, das bringt nichts. Wie sah er denn aus? Wie er immer aussieht. Ach, du kennst ihn also? Du auch. Du kennst doch die Penner, die um den Marktbrunnen rumhängen. Einer von denen war's. So ein kleiner. Schotte. Sehen Sie mal, Sir. Die haben was. Die haben was gefunden. Na, endlich. Sieht aber nicht wie eine Leiche aus. Ein Kleidungsstück haben wir, Sir. Wie war sie noch bekleidet? Was sagten Sie? Jeans, hellblaue Strickjacke. Wie diese? Könnte sein. Sehen Sie mal, Sir. Hier am Ärmel. Blut? Schwer zu sagen. Hat zwei Tage im Wasser gelegen. Wenn es ihre ist. Wirklich? Ins Gerichtsmedizinische Institut? Langsam. Erstmal feststellen, ob es Ihre Jacke ist. Mann, wir können doch nicht alle Kneipen in der Stadt haben. Klar können wir und wir machen weiter, bis wir ihn finden. Meld's doch bei der Polizei und lass die nach ihm suchen. Die werden uns was kosten. Die wissen sicher, wo er gerade ist. Die Penner hocken doch meistens zusammen. Warum sollte die Polizei mir helfen? Solange der Inspektor mich in Verdacht hat, wird er den Teufel tun und mir zu einem Alibi verhelfen. Okay, okay. Aber ich habe die Schnauze voll, Richard. Ich gehe zurück ins College. Lass dich nicht aufhalten. Bleiben höchstens noch 20 weitere Lokale. Da bin ich bald durch. Na, du musst die Strecke ja kennen. Also, bis morgen. Bitte nehmen Sie den Gegenstand nicht aus der Hülle, Miss Buys. Betrachten Sie ihn von allen Seiten. Haben Sie diese Strickjacke schon mal gesehen? Ja, die gehört mir. Ihnen? Wie kommt sie dann in den Fluss? Die hat sich Caroline ausgeliehen. Wir tauschen immer unsere Sachen aus. Und diese erkennen Sie als Ihr Eigentum? Was ist denn das für ein Fleck? Ist das Ihre Strickjacke? Ja, das ist meine, ganz eindeutig. Einen bringst du mir noch. Ich zahle ihn nächsten Ersten. Tut mir leid, Jimmy. Wir dürfen nichts anschreiben. Verbot vom Chef. Ach, kleinen Schluck nur. Draußen ist kalt und neblig. Dein Chef weiß nicht, was das heißt, da im Park zu schlafen. Das weiß er nicht und ich auch nicht. Aber da würde ich bald landen, wenn ich dir jetzt noch was bringe. Kleines Helles bitte. Und für den Herrn einen Scotch. Oh. Na, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Das ist nobel von Ihnen, Sir. Danke. Sie sind ein Gentleman. Gern geschehen. Sie kennen mich doch. Kenne ich Sie? Ja, ich kenne Sie. Na, wie geht's so? Wo haben Sie mich zuletzt gesehen? Ja, wo war das noch? Ich hab's gleich. Nee, ist mir jetzt nicht bewusst. Samstagnachmittag, draußen am Fluss. Kleines Helles. Scotch. Sie saßen da zwischen den Bäumen und ich kam mit einem Fahrrad vorbeigeschoben. Nee, Mann, war ich nicht. Samstag war ich da draußen. Oh, nicht. Doch, ich hab Sie da gesehen. Was wollen Sie denn? Sind Sie Polizei? Nein, ich will nur wissen, ob Sie mich gesehen haben. Na sowas. Ist das Glas schon wieder leer? Haben Sie mich gesehen? Sie? Nee, hab ich nicht. Sie nicht. Sondern was? Wen? Kehle so trocken. Hallo, bitte noch mal einen Scotch. Doppelten, bitte. Damit das klar ist, entweder sagen Sie es mir oder auf der Polizei. Polizei? Dieses elende, knickrige Pack. Da, Jimmy. Wohl bekommst. Danke, Schätzchen. Moment noch, ist das meine. Herrgott, Mann. Der macht mich doch alle. Wer? Warum? Hast du das Mädchen gesehen? Blond, in Jeans und in hellblauer Strickjacke. Und fuhr auf dem Herrenrad. Ja, hast du sie angefasst? Nee, nee. Behüte, ich bin nicht näher ran. Schwöre ich. Aber du hast etwas beobachtet. Was? Herrgott, ich kann's nicht sagen. Da bin ich geliefert. Kleinschluck. Was hast du beobachtet? Da waren zwei Mann. Dickes Auto. Silbernes Auto. Die haben sie reingezerrt. Erzähl mir keine Geschichten. Schwöre ich, so war ich Jimmy Mulhacker. Du warst es. Gib's zu, Schweinekerl. Du hast sie vom Rad gezerrt. Nee, Mann, Herrgott. Ich kann dir den Namen sagen von dem einen. Den kenne ich. Ja, sag schon, wer? Das ist ein Irrer. Der hat sie nicht alle. Ich hab mal mit dem in einer Zelle gesessen. Das ist ein Killer. Wo ist das Rad geblieben? Ja, hat er ins Wasser geschmissen. Der Irre. Der Name? Mann, ich sag dir, ein Verrückter. Der Name? Arthur Nedrev. So sieht man sich wieder sauft. Wer ist denn das? Ein Traum, Jimmy, der in Erfüllung geht, aber ein Albtraum. Heiliger Himmel, bist du das, Arthur? Und kein Geist. Du bist der alte Dreckfink geblieben, Aha. Mit dir in einer Zelle, du Stinker. Wie dreht sich dein Magen um, wenn ich dran denke? Ich habe immer nur Pech gehabt, Arthur. Mein Leben lang immer nur Pech gehabt. Dann kannst du dir ja denken, was jetzt auf dich zukommt. Nein, bitte, lass mich. Ich hab nichts gemacht. Gut, gut, dann bleiben die Zähne noch. Wie geht's dir, Arthur? Wie läuft's, alter Kumpel? So clever wie du, wenn ich so clever wäre. Halt's Maul. Was hattest du am Fluss zu suchen? Am Fluss? Da komm ich nie hin, nee, nee. Samstagnachmittag, ich hab dich wohl gesehen und du mich. Nee. Ich schwör's, ich war nicht am Fluss, bestimmt halt nicht. Halt die Schnauze, Drecksack. Du bist in diesem Kaff der Einzige, der mich kennt. Und wen sehe ich am Samstag aus den Büschen glotzen? Dich. Also los, ich habe nicht so viel Zeit. Ah ja, jetzt fällt mir's wieder ein. Aber ich habe dich gar nicht richtig erkannt, Arthur. War mir nicht sicher. Die Augen, weißt du, die tun's nicht mehr richtig. Na gut, jetzt frag ich dich. Hast du gekannt? Arthur, du kennst mich doch. Ich halte dich. Sag die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Beim Grab meiner Mutter. Wie du willst, muss ich doch die Zähne einschlagen. Und nimm dich in Acht, Mahak, das sage ich dir. Dieser Anzug hat 300 Pfund gekostet. Untersteh dich und versau mir den Anzug. Ein Tropfen Blut auf den Anzug, dann kannst du was erleben. Ach, junger Mann, haben Sie Feuer? Tut mir leid. Funktioniert der Anzünder nicht? Ah, nein, sehr ärgerlich, der tut's nicht mehr. Kommen Sie, ich fahre in die Richtung. Ich wohne hier gleich um die Ecke, danke. Ach, mach nichts, komm, steigen Sie ein. Wirklich, ich sage doch, ich wohne hier gleich ja, um die Mr. Ecke. Ja, Mr. Bell, und diese Pistole tut's, im Gegensatz zu dem Anzünder. Los, rein jetzt und keine falsche Bewegung. Na, sitzen wir bequem? Was wollen Sie? Oh, nur eine kleine Gefälligkeit. Ihnen ist die Freundin abhanden gekommen, stimmt's? Miss Caroline Slade. Wo ist sie? Dann freut es Sie sicher zu erfahren, dass sie gut aufgehoben und bei bester Gesundheit ist. Zurzeit. Wo ist sie? Sie hören zu, ich rede klar. Also, es ist ihr nichts passiert und es wird ihr nichts passieren, wenn Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Ihr Kopf ist hier nicht gefragt, Herr Student, den können Sie im Kühlschrank vergessen. Sie werden parieren wie ein Hund. Wenn Sie parieren, kriegen Sie sie zurück, in einem Stück. Wenn Sie nicht parieren, dann stückchenweise. Was verlangen Sie? Erstens, die Polizei bleibt ganz draußen, verstanden? Die existiert nicht für Sie. Zweitens, der Vater wohnt im Hotel zum Einhorn. Den rufen Sie an und vereinbaren einen Treff. Mit Ihnen? Keinesfalls. Ich sehe ihn nicht, er sieht mich nicht. Sie treffen sich mit ihm, irgendwo abseits, nicht im Hotel. Was soll ich sagen? Wer sind Sie? Uninteressant. Wozu schalte ich Sie denn ein? Er wird genauso wenig wie Sie erfahren, wer ich bin. Sie bestellen ihm Folgendes. Wenn die Familie ihr Kronjuwel wiederhaben will, bin ich bereit zum Austausch. Nur das? Nur das. Ich melde mich wieder. Aber er traut mir nicht. Richtig, ich tät's auch nicht. Hier ist Ihr Armband mit dem eingravierten Namen. Das zeigen Sie. Okay, ich mache es. Aber vorher will ich Sie sehen. Parieren sollen Sie aufs Wort parieren. Wenn Sie mein Schäferhund wären, bezücken Sie jetzt eine Tracht Prügel, damit Sie sich's merken. Wenn Sie nochmal mit mir handeln wollen, breche ich Ihnen das Nasenbein. Interessante Frage, das müsste man mal erforschen. Macht Intelligenz schmerzempfindlicher? Das merken wir uns vor, ne? Und jetzt als letztes lecken Sie mir die Schuhe ab. Das ist doch ein Witz. Sie lecken mir die Schuhe ab oder ich bringe Ihnen das nächste Mal den kleinen Zieh der Dame mit. In Geschenkpackung. Meinen Sie, Richard Bell hat diesen alten Stadtstreicher umgebracht? Wie ist er noch? Jimmy Mahurk? Er war mit ihm in dem Lokal, hat Whiskys für ihn bestellt. Wenn er ihn tatsächlich umgebracht hat, dann hat er vermutlich auch Caroline Slater auf dem Gewissen. In einer Art geistiger Umnachtung vielleicht. Infolge von... Überarbeitung, Drogen, Alkohol. Nein, das glaube ich nicht. Sie haben ihn doch nach dem Verschwinden des Mädchens gesprochen. Er ist ruhig, logisch. Er weiß, was er tut. Kaltblütig ist er. Das ist wahr. Woran denken Sie da? Für mich steht fest, dass er das war, der im Winter das Fahrrad oben auf die Kirchturmspitze gebracht hat. Es war eine bitterkalte Nacht. Der Turm war ein Eiszapfen. Der Bursch hat eiserne Nerven. Oh ja. Dann veranlassen Sie die Fahndung, Wachtmeister. Festzunehmen unter Mordverdacht. Aber mit äußerster Vorsicht vorgehen. Wenn er das war, der den alten Mann umgebracht hat, dann ist ihm alles zuzutrauen. Ich hoffe, Sie stehlen mir nicht die Zeit. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. 3 volle Tage ist sie verschwunden. Das ist kein Spaß mehr. Wenn ich behaupten würde, man hat sie entführt, was würden Sie sagen? Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen. Würden Sie es mir glauben? Haben Sie irgendwelche Beweise? Dies zum Beispiel. Ihr Armband. Wer sagt mir, dass sie das an dem Tag getragen hat? Das kann schon länger in ihrem Wenn Besitz sein. Wenn ich Ihnen sagte, man hat mich zum Mittelsmann zwischen den Entführern und Ihnen gewählt, würden Sie mir glauben? Kommt drauf an. Was heißt das? Was fordern die Entführer? 20.000 Pfund. Sie erzählen mir Märchen. Woher wollt ihr das wissen? Wenn sie entführt worden ist und das Lösegeld beträgt 20.000 Pfund, dann sind wahrscheinlich Sie der Entführer. Das habe ich mir gedacht, dass Sie das vermuten würden. Ich an Ihrer Stelle täte es auch. Ich hätte auch Bedenken. Ich habe keine Bedenken. Ich vermute nichts. Ich weiß, dass Sie lügen. Okay. Man hat mich vorhin mit vorgehaltener Pistole zum Einsteigen in einen silbergrauen Wagen gezwungen. Ein Mercedes, glaube ich. Der Mann war allein im Wagen. Er gab mir das Armband. Und? Er sagte, Caroline sei in seiner Gewalt. Und dann wörtlich, wenn die Familie ihr Kronjuwel wiederhaben will, bin ich bereit zum Austausch. Hat er seinen Namen genannt? Nein. Dann beschreiben Sie ihn. Wie sieht er aus? Schwierig zu sagen. Es war schon ziemlich dunkel. Er trug einen Hut, 40 Jahre etwa, dem Dialekt nach aus Nordengland. Und was sollten Sie weitermachen? Nichts. Nur Ihnen das bestellen. Er würde sich wieder melden. Also gut. Jetzt glauben Sie mir? Ja. Ja, wieso? Die Sache ist doch ziemlich unglaublich. Wie kommen Sie dazu? Sie wissen den Namen nicht. Das steht fest. Absolut fest. Wenn er sich wieder meldet, sagen Sie ihm okay. Was heißt das? Das heißt weiter nichts als okay. Komme. Du? Ja, guck nicht so erstaunt, Mann. Du hast mich schon öfter gesehen. Mensch, wo hast du gesteckt? Ich habe mich mit Carolines Vater getroffen. Hast du was zu essen da? Mann, die Polizei war hier. Die suchen nach dir überall. Mach dir mal keine Gedanken. Ich habe Caroline nichts angetan. Sie lebt. Nicht wegen Caroline. Wir sind doch gestern durch die Kneipen gezogen. Du hast nach diesem Penner gesucht, den du am Fluss beobachtet hast. Jimmy Mahurk, ja. Hast du ihn da noch gefunden? Ja, im Schneckenhaus. Ich habe mit ihm gesprochen. Na prima. Und dann ist er umgebracht worden. Was? Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen. Genauer gesagt, eingetreten. Das ist ja furchtbar. Ja, und sie halten dich für den Täter. Mich? Das darf doch nicht wahr sein. Was willst du denn jetzt machen? Jedenfalls nicht weglaufen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Dann geh zur Polizei. Ich darf nicht, dann trifft es Caroline. Ich verstehe kein Wort. Hör zu, John. Sag diesem Inspektor Bruce, sag ihm, ich muss mit ihm sprechen, aber vollkommen unbeobachtet. Na, da wird er nichts dagegen haben. Er möchte dringend mit dir sprechen. Und dieser Stadtstreicher, sagen Sie, hat ihn gekannt und wiedererkannt. Er hatte irgendwann mit ihm in einer Zelle gesessen und nannte ihn einen Killer. Womit er recht behalten sollte. Also hat Arthur Netres Caroline Slade entführt und sie erpresst, als Mittelsmann bei ihrem Vater das Lösegeld einzufordern. Kurz gesagt, ja. Wie hat Mr. Slade reagiert, als sie den Auftrag ausführten? Erstaunlich war er wie nicht. Also wie hat er nicht reagiert? Tja, anscheinend nicht überrascht. Gleich als er ankam, nach Carolines Verschwinden, hat er mich doch ausgefragt. Und da schon, obwohl er ein paar halbe Anschuldigungen vorbrachte, da war mir schon klar, dass er mich im Grunde gar nicht im Verdacht hatte. Er wusste mehr. Nämlich? Was genau, weiß ich nicht. Als ich vorhin mit ihm sprach, habe ich erst die Karten nicht aufgedeckt. Ich wollte ihn testen. Er konnte auf den Gedanken kommen, ich hätte sie entführt. Aber darauf ist er nicht eingegangen. Dann habe ich als Lösegeld eine Zahl genannt. Auch das hat er mir nicht abgenommen. Ich weiß nicht, was Netres von Slade will, aber er braucht es ihm eigentlich gar nicht zu sagen. Slade weiß, worum es Netres geht. Und Netres weiß, dass Slade es weiß. Sie meinen, es besteht zwischen beiden ein Zusammenhang? Ja, ja. Nur eins weiß Slade nicht. Den Namen des Entführers. Er kann sich schon denken, was der Mann will. Aber wer der Mann ist, das weiß er nicht. Aber dieser Stadtstreicher hat ihn doch den Namen genannt. Netres. Ja, nur davon habe ich Slade nichts gesagt. Warum nicht? Aus Angst vor diesem Psychopathen. Der will nicht, dass Slade weiß, wer er ist. Hätte ich Slade den Namen genannt, brauchte Netres keinen Mittelsmann mehr. Und hätte dazu einen Grund, mich kalt zu machen. Vielleicht sollte ich sie doch in Haft nehmen. Dann bringt er Caroline um. Nein, ziehen Sie nur Ihre Leute zurück. Wir lassen ihn kommen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Aber bitte, um Gottes Willen, Sie lassen mich in Frieden. Klar? Arthur George Netres, 42 Jahre, geboren in Newcastle-on-Tyne, Größe 1,91, Gewicht 87 Kilo. Drei Vorstrafen wegen Körperverletzung. Den Kollegen in London bekannt als Psychopath und Sadist. Zweimal schwere. Ein Verfahren wegen Erpressung musste mangels Beweisen eingestellt werden. Ja, Leuten, die ihm in die Quere gekommen sind, ist er mit einer Kettensäge an die Beine gegangen. Da die Zeugen vom Gedächtnisverlust befallen waren. Aha. Aber in welcher Verbindung steht der zu Slade? Hat seine Tochter in der Gewalt. Also Wachtmeister, was steckt dahinter? Es ist so, wie dieser Junge sagt, dieser Richard Bell. Wenn die sich etwas zu sagen haben, dann ist die Hauptsache genau das, was ungesagt bleibt. Im Führungsregister ist Slade nicht erfasst, Sir. Vollkommen weiße Weste. Für Ihr Dienstalter sind Sie reichlich naiv, mein Lieber. Vollkommen weiße Weste, ist mir noch nicht untergekommen. Besitzt drei Antiquitätengeschäfte im Londoner Westen, verwitwet, die Tochter ist das einzige Kind. Bleibt ein Mordfall aufzuklären. Der Mörder ist Netres. Dazu ein Menschenraub. Ebenfalls Netres. Aber was hat Slade auf dem Kerbholz? Über Mr. Slade müssen wir sehr viel mehr in Erfahrung bringen. Dass Sie mir keine Dummheiten machen. Wie etwa? Mit den falschen Leuten reden. Ich bin doch nicht blöd. Und Ihr Herz hängt an Caroline? Große Liebe zwischen Spielt euch, Spielt das hier eine Rolle? Hübsche Puppe ist das. Haut wie Samt, lange Beine. Hab was übrig für Langbeinige, speziell für Blonde wie die. Ich bin nur der Zwischenträger. Stimmt. Aber wenn mir der Zwischenträger irgendwie dazwischen kommt, wenn mir auch nur der leise Gedanke käme, dann müsste ich mich bei der kleinen Freundin nach ein bisschen Entspannung umsehen. Verstehen wir uns? Ich verstehe. Dann merken Sie sich das ein für alle Mal. Stecken Sie Ihre Nase nicht in Sachen, die Sie nichts angehen. Sonst, wie gesagt, für Blonde hatte ich immer etwas übrig. Was studieren Sie eigentlich? Ich studiere Geschichte. Aha. Leute wie Sie studieren Geschichte? Leute wie ich machen Geschichte. Hier nehmen Sie diesen Schlüssel, den überbringen Sie Slade. Verstanden? Keine Erklärung? Keine Erklärung. Zu welchem Schloss ist der? Ich sagte keine Erklärung, nur überbringen. So, jetzt ist Bell ausgestiegen. Jetzt hängen wir uns an Nettris dran und nicht entwischen lassen, Wachtmeister. Geschwindigkeitsbegrenzung ist bei dem nicht drin, Sir. Nee. Hoffentlich stoppt ihn jetzt nicht ein eifriger junger Kollege. Ich halte mich lieber ein bisschen auf Abstand, Sir. Wenn Sie gestatten, Sir. Der mit seiner Erfahrung, der kriegt uns sonst bald spitz. Einverstanden. Aber nicht zu weit. Und jetzt das. Ach du Schande. Stopp, halten Sie an, Mann. Da kommen Sie nicht durch. Verdammt. Das glaubt man doch nicht, Sir. Nun macht schon. Tempo. Muss diese Ziege ihre Horde gerade hier über die Straße führen? Mein Gott. Jetzt fällt die auch noch über ihren Hockeyschläger. Mitten auf der Fahrbahn. Ja, okay, los, okay, wenn du kommst. Macht schon. Kehren wir um. Der ist über alle Berge. Nur den Schlüssel? Genau. Und nur für den Schlüssel soll ich das Lösegeld aus der Hand geben? Ohne zu wissen, wo sich die Tür befindet? So hat er sich das anscheinend gedacht. Dann hat er seinen Preis in der Hand und kann verschwinden. Und ich riskiere, Caroline nie wiederzusehen. Hält der Kerl mich für so dumm? Bestimmt nicht. Deswegen werden Sie jetzt tun, was er will. Meinen Sie? Wie komme ich dazu? Weil er Caroline umbringt, wenn ich nicht pünktlich bin. Sie haben ja keine Ahnung. Für dieses kleine Päckchen habe ich alles aufs Spiel gesetzt. Jahrelange Arbeit. Und das soll ich ihm opfern. Hier geht es um Caroline, nicht um Sie. Er bringt sie ja doch um. Sie hat ihn gesehen. Sie kann ihn identifizieren. Wir haben nicht viel Zeit. Um Gottes Willen, was mache ich nur? Ich will Ihnen was sagen. Ich weiß, wie er heißt. Sie schuft sie. Vielleicht fällt Ihnen der Entschluss leichter, wenn ich es Ihnen sage. Wer ist es? Er ist der Dreckskerl. Nettris. Arthur Nettris. Um Gottes Willen. Er ist zu allem fähig. Er ist kein Mensch. Ein Untier. Brutal, bösartig. Und meine Tochter. Also was jetzt? Alles, was er will. Geben Sie mir das Päckchen. Und um Gottes Willen reizen Sie ihn nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Siehst du, Bursche, ich habe sie in der Hand. Alle Trümpfe, alle. Ja, sie haben gewonnen, muss ich zugeben. Sie haben alles, was sie wollten. Hat doch keinen Sinn mehr, weiter Schaden anzurichten. Denkste, Bursche, ob das Sinn hat, Slade mit der Nase in seine Scheiße zu stoßen. Meinst du, das ist mit dem Päckchen hier ausgestanden? Dem wird jetzt heimgezahlt, aber gründlich. Was haben Sie vor? Was mir beliebt. Das Ding hier einstecken, die Tochter fertig machen, abhauen. Und er wird nie wissen, wer es gewesen ist. Das weiß er schon. Was? Er weiß ihren Namen. Arthur Nettris. Von wem? Von mir. Der alte Jimmy hat ihn verraten, ehe sie ihn totgetrampelt haben. Von Mr. Slade weiß ich nichts weiter, außer dass er mir stinkt. Und dass er irgendwelchen Dreck am Stecken hat. Dreck das am weiß Stecken. Caroline auch. Dass ich nicht lache, den habe ich vielleicht. Der, das ist ein Verbrecher. Der steckt hinter ein paar von den dicksten Dingern, die in den letzten 10 Jahren in London gedreht worden sind. Der plant nur und dann lässt er uns die Drecksarbeit. Er sitzt in seinen Ramschläden, er kassiert die Kohle und wir kassieren den Knast. Was ist in dem Päckchen? Pass bloß auf, Schnüffelnase, Rotznase. Jedenfalls weiß er, wer Sie sind. Und wenn Caroline irgendwas zustößt, dann kriegen Sie es mit ihm zu tun. Egal, was da drin ist, Sie müssen wissen, ob sich's gelohnt hat, dafür mit Ihrem Leben zu zahlen. Das gilt für beide Seiten, egal, ob ich sein bestes Stück laufen lasse. Für ihn bleibt die Rechnung offen. Nee, nee, ehe ich mich gemütlich zur Ruhe setze, muss er erledigt sein. Als Erster. Wann lassen Sie Caroline frei? Wenn ich soweit bin. Bitte sagen Sie mir, wo Sie sie festhalten. Hinter der Tür, zu der der Schlüssel passt. Wenn ich soweit bin. Und wann wird das sein? Sagen Sie, Slayton, ein Freund von mir wird ihn anrufen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Das soll er Ihnen glauben? Sein Problem. Ich brauche einen Vorsprung. Punkt 4. Allermann, klar? Jawohl, Sir. Jetzt ist er schon 3 Minuten in dieser Telefonzelle. Wenn er rauskommt, geben Sie das Zeichen. Wissen Ihre Leute alle, dass er bewaffnet ist? Jawohl, Sir. Die sollen warten, bis er die Fahrbahn betritt und sich auf den Verkehr konzentriert. Dann zugreifen. Dass es zu keiner Schießerei kommt. Da im Park sind Mütter mit kleinen Kindern. Mit Netris werden wir fertig werden. Wütende Mütter, ersparen Sie mir. Keine Sorge, Sir. Diesmal schnappen wir ihn. Ihr Wort in Gottes Ohr. Wenn er entkommt, ist das Mädchen verloren. Gratuliere, Herr Inspektor. Ihnen will ich die Ohren langziehen, Freundchen. Wieso denn? Sie haben mir vorhin verschwiegen, dass Slade Ihnen das Päckchen gegeben hatte. Da hatten Sie soeben vor einer Mädchenklasse mit Hockeyschlägern auf der Fahrbahn kapituliert und Netris entwischen lassen. Ich war von Ihnen schwer enttäuscht, deshalb. Na gut. Haben Sie mal in das Päckchen reingeschaut? Nein. Dann tun Sie es jetzt. Um Ihre Frage vorwegzunehmen. Ja, der ist echt. Der größte blau-weiße Diamant, der in den letzten 10 Jahren aus Afrika gekommen ist. Lupenrein. In Brillantschliff. Und wie ist Slade an den gekommen? Berechtigte Frage. Er wurde letzte Woche aus dem Büro eines Diamantenhändlers in Hatton Garden geraubt. Der Händler wurde dabei erschossen. Und Slade hatte die Sache geplant und veranlasst, wenn Natchez in dem Punkt die Wahrheit sagt. Es sieht mir ganz danach aus. Hat er Ihnen gesagt, wo Caroline steckt? Das kommt noch, keine Sorge. Sie haben ihn doch geschnappt, als er aus der Telefonzelle kam? Ja. Warum? Er wollte um 4 Uhr jemanden bei Slade anrufen lassen, um ihm das Versteck mitzuteilen. Ich könnte mir denken, dass er dazu telefoniert hat, um das zu organisieren. Mhm. Guter Gedanke. Wachtmeister? Yes. Veranlassen Sie, dass Slades Hotel beobachtet wird. Er wird das Hotel vermutlich kurz nach 4 Uhr verlassen. Von diesem Augenblick an ist er zu observieren, zuverlässig, so hautnah wie möglich. Ich wünsche laufende Standortmeldung über Sprechfunk. Jawohl, Sir. Oh, und Wachtmeister. Yes, Sir. Die Uhr im Vernehmungszimmer, die stellen wir vor, sagen wir, eine halbe Stunde. Veranlassen Sie das. Yes, Sir. Darf ich fragen, warum, Sir? Kleine Rückversicherung. Falls uns Schläge durch die Lappen geht, habe ich da drin noch Möglichkeiten. Ich weiß, was mir zusteht. Eine angemessene Erfrischung. Kaffee. Dieser Kantinenkaffee hier ist absolut unangemessen. Den kann ich Ihnen nicht zumuten. Ja, sehr witzig. Wie kommen Sie an diesen Brillanten? Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe ihn gefunden. Das stimmt nicht. Richard Bell hat ihn Ihnen gegeben. Und als Gegenleistung sollten Sie Caroline Slade freilassen. Wer ist denn das? Eine Popsängerin? Wo halten Sie sie fest? Also ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Geht die Uhr richtig? Was? Na sicher. Hey, Freund und Helfer, wie spät hast du? Es ist jetzt, ja, die Uhr geht genau, 20 nach 4. Zufrieden? Sie behalten den Mann im Auge. Ich bin gleich wieder da. Denk an den Kaffee, ja? Haben wir Sprechkontakt, Wachtmeister? Eben kam die letzte Meldung. Slade hat das Hotel verlassen, geht am Botanischen Garten entlang nach Süden. Mhm. Zeit 16.02 Uhr. Gehen Sie durch. Auf keinen Fall Kontakt verlieren, aber unbemerkt bleiben. Der kennt den Laden. Ich komme nochmal auf den Kaffee zurück. Nö, nö, nö, den brauchen Sie noch nicht. Sie haben doch noch gar nichts gesagt. Ihre Kehle kann doch noch gar nicht trocken sein. Also, dieser Slade, von dem habe ich gehört, Herr Inspektor. Mhm. Das soll ein finsterer Typ sein. Gewalttätig. Vor dem nehmen Sie sich in Acht. Was haben Sie sonst noch gehört? Bei einem hat er sich unbeliebt gemacht. Dass er jetzt dran ist, habe ich gehört. Dieser Slate hat scheint einen Schlüssel bekommen, der in eine bestimmte Tür passt. Nur dass der, mit dem er sich unbeliebt gemacht hat, an dem Schloss dieser Tür eine Sprengladung angebracht hat. Und wenn Slate aufschließt? Wumm. Wo ist die Tür? Was weiß ich? Ich kann nur so viel sagen, und da können Sie sehen, wie unangenehm dieser Mann ist. Die Bombe geht erst nach 3 Sekunden hoch. Slate steckt den Schlüssel ins Schloss, schließt auf und nichts passiert. Er hat noch 3 Sekunden Zeit einzutreten. Kopf direkt neben dem Schloss. Dann kriegt er die volle Ladung direkt in die Fresse. Und wann soll das alles passieren? Tja, das ist das Unangenehme. Ist bereits passiert. Sehen Sie, Punkt 4 hat Slate einen Anruf bekommen. 10 Minuten zu Fuß von seinem Hotel bis zu dieser gewissen Tür. Da, sehen Sie auf die Uhr. 35 Minuten nach 4. Der ist hin. Ja, was ist denn mit dieser Uhr los? Das ist doch also... Manchmal kriegt sie das Rasen. Ich könnte wetten, es ist gerade erst 4:05. Wieso? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Wachtmeister, bitte den letzten Stand. Wollt ihr mich verarschen? Eben betritt er einen hohen Block, Willow Court, Ende Russell Avenue. Festnehmen lassen, sofort. Und Wachtmeister, er hat den Schlüssel zu einer der Wohnungen. Dieser Schlüssel darf nicht benutzt werden, unter keinen Umständen. Verstehst du? Und Dinge. Ja, wie wär's jetzt mit einem Tässchen Kaffee? Kippen dir doch in die Fresse. Schwarz oder mit Sahne? Leck mich doch. Sie ist da drin, Sie müssen was tun. Nicht überstürzen. Wir haben Zeit, Mr. Slate. In dieser Wohnung ist meine Tochter und an der Tür eine Bombe und Sie stehen hier rum. Vielleicht erzählen Sie mir in der Zwischenzeit, wo Sie diesen Brillanten erhaben. Gott, seid ihr ein dreckiges Pack. Wenn man den Kanal ausräumen will, muss man rein. Beschweren Sie sich nicht, dass es stinkt. Ja, ja, ja, ich sage alles, was Sie wollen, nur bitte holen Sie sie raus. Wachtmeister, was sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr? Leitern reichen nicht bis da oben, Sir. Und beim Durchbruch aus der Nachbarwohnung könnte die Bombe explodieren, meint er. Und dann müssen wir also durchs Fenster. Können wir einen Mann vom Dach abseilen? Nur nicht mit mir, Sir. Wenn Sie gestatten. Ich bin nicht schwindelfrei. Sir? Ja? Sehen Sie mal da oben. Oben. 2 Stockwerke tiefer, da, das Eckfenster. Jetzt ist er draußen. Was will er da auf dem Außensims? Das geht doch nicht. Diese Zierleisten können das Gewicht gar nicht tragen. Er wird schon vom Hinsehen schwindelig. Das ist doch dieser Student, dieser Richard. Lass ihn sich das an, Wachtmeister. An dieser Mauer hoch. Junge, das ist doch Wahnsinn. Das schaffst du nie. Jetzt glaube ich es aber doch, Sir. Den Kirchturm hat er auch geschafft. Und mit dem Fahrrad dazu. Nein, lachen Sie nicht, Sir. Wenn es einer schaffen kann, dann nur der. Alles in Ordnung. Ja, aber da ist eine Bombe. Ich weiß. Jetzt zappel nicht, sonst kriege ich die Stricke nicht ab. Was machen wir jetzt? Gibt's hier irgendwas zu trinken? Du wirst doch jetzt nicht anfangen zu trinken. Anfangen? Was glaubst du, wie ich die Wand geschafft habe? Nüchtern hätte ich gar nicht erst angefangen. Ja? Ah, hallo, Herr Inspektor. Ja, sie ist unversehrt. Die Bombe, die sitzt innen an der Tür. Wie sie aussieht. Tja, da sind ein paar kurze Drähte und am Schloss sitzt so etwas wie Fensterkit mit Klebstreifen befestigt. Ja? Ja, alles klar. Was sagt er? Ich soll mir einen Bogen Papier suchen und eine Zeichnung der Bombe anfertigen, so genau wie möglich. Dann das Papier unter der Tür durchschieben. Dann bekommen wir Anweisungen, wie wir das Ding entschärfen können. Oh, Richard, mir wird ganz schlecht vor Angst. Du verzieh dich da ins Schlafzimmer, da bist du weniger gefährdet. Weniger gefährdet? Aber nicht mit dir im Schlafzimmer. Geht nicht. Ich schwebe in höheren Sphären. Wenn das Ding losgeht, noch wesentlich höher. So, das müsste genügen. Ist ja einfach genug. Er braucht nur den roten Draht durchzuschneiden. Und wenn er farbenblind ist? Warum sollte er farbenblind sein? Verzeihung, Sir, ich frage nur, was ist wenn? Das müsste ein ganz dummer Zufall sein. Das erleben wir täglich, Sir. Hunderte von Menschen, die tödlich verunglücken durch einen ganz dummen Zufall. Ja, was hätten Sie Besseres vorzuschlagen? Die beiden warten zu lassen, bis wir die ärztlichen Befunde gescheckt haben? Das nicht, aber schreiben Sie wenigstens mit drauf, dass er erst bis 100 zählen soll, wenn er das Papier in Händen hat. Ach, so ist das. Sie sollten sich was schämen, Wachtmeister. Jawohl, Sir. Aber ich will nicht durch einen dummen Zufall mit in die Luft gehen. 100 Sekunden. In der Zeit sind wir weit genug weg. Also sagen wir 200. Mein Rheumatismus macht mir in letzter Zeit sehr zu schaffen. Bist du soweit? Ja, ja. Also, dann wollen wir mal. Hast du ihn durch? Du bleib hinter deiner Matratze und halt den Schnabel, ja? Wieso hast du ihn noch nicht durch? Weil ich die Hand nicht ruhig kriege, Mann, deswegen. Du hast doch noch nie gezittert. Alles bloß das nicht. Richard, was ist denn? Ich kann nicht. Ich schaff das nicht. Komm, gib mir mal die Zange. Na los, geh du ins Schlafzimmer. Nein, ich bleib hier. Als Hinterbliebener käme ich mir komisch vor. Blöd, Mann. Der Rote. Ja? Ja. Also. Auf los geht's los. Hast du denn nie einen Verdacht gehabt, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist? Ich glaube im Unterbewusstsein immer, aber da lässt man es ja dann auch, ne? Weil man es lieber nicht wissen will. Kann ich dir nachfühlen. Es kamen ja so viele Leute ins Haus, wildfremde Männer. Und einmal, da weiß ich noch, da war ich vielleicht 3. Da kam ich mal nachts die Treppe runter in die Küche, weil ich gerade nicht einschlafen konnte. Da war meine Mutter gerade dabei, ihm den Ärmel vom Hemd zu schneiden. Ich sah nur, dass alles voller Blut war. Deswegen warst du so entschlossen, ohne ihn was zu werden. Dabei bleib ich. Ich schaffe mir meinen Beruf und mein Zuhause. Dann hat er auch eins, wenn er wieder rauskommt. Es ist doch seltsam, was? Was meinst du? Da meint man kennt einen Menschen ganz gut und dann sieht man ihn plötzlich in einer neuen Situation und er reagiert total anders, als zu erwarten war. Du meinst mich? Nein, ich meine mich. Ich bin ja gar nicht der radikale Einzelkämpfer und Provokateur, für den ich mich gehalten habe, dauernd im Suff. Geh nicht zu streng mit dir um. Jeder muss mit seiner Angst fertig werden. Ich habe mir da was vorgemacht. Wird Zeit, allmählich erwachsen zu werden. Um Gottes Willen. Du hast doch nicht vor, zu arbeiten. Caroline, ab morgen bin ich ein neuer Mensch. Aus der Puppe entsteigt ein Schmetterling. Total verwandelt. In voller Pracht. Nicht wiederzuerkennen. Wieso erst ab morgen? Ich muss noch einen Knüller bringen. Einen öffentlichen Schlusspunkt hinter den alten Richard setzen. Ein Denkmal. Und was soll das sein? Ein Einkaufskarren aus dem Supermarkt. Zu oberst auf dem Kirchturm, am Wetterhahn. Das ist es. Richards Krönung. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.